NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Heute den dritten von 18 Abschnitten. Das berühmte Buch über die beiden fabelhaften Riesen, das in 5 Teilen zwischen 1532 und 1564 erschien, ist mit seinen über 1300 Seiten ein großer Spiegel und Zerspiegel von Welt und Epoche, in diesem Fall des gallischen Renaissance-Jahrhunderts, in dem Franz I. König von Frankreich war, der große Gegenspieler von Kaiser Karl V., in dem seine Schwester Margarete, die große Schriftstellerin, Verfasserin der Novellensammlung Heptameron, auf dem Thron des Königreiches von Navarra saß, in dem die Reformation von Luther und Calvin die europäische Christenheit spaltete und das alte, theologisch bestimmte Weltbild sich von den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft und humanistischen Gelehrsamkeit in Frage gestellt sah. François Rabelais, der Arzt, Gelehrte und Schriftsteller, hatte an all dem seinen Anteil. Da er allen Doktrinen und Dogmen respektlos zu Leibe rückte, wurde er von den alten Mächten, der Kirche und den Universitäten, verfolgt. Kein Zufall, dass das Buch über den Riesensohn Pantagruel, das 1532 als der erste von 5 Teilen erschien, schon im Jahr darauf von der Sorbonne in Paris verboten wurde. Aber Rabelais fand auch immer wieder mächtige Gönner unter den fortschrittlich denkenden Vertretern der Geistlichkeit, etwa Jean Dubelet, dem Bischof von Paris, der seine schützende Hand über ihn ausstreckte, so wie der Riese Pantagruel seine Zunge über dem Heergefolge bei einem großen Platzregen. So schlug er sich durch, seines Lebens niemals ganz sicher, sah viel, reiste viel, las unendlich viel, lernte viel, lehrte und kritisierte viel und schrieb sein komisches Epos, dies originellste, wildeste, tollste, komischste, auch unflätigste und zugleich sprachmächtigste aller Bücher, indem er den gewaltigen und leider auch endlosen Kampf des Satirikers gegen die Allmacht der Dummheit und die Allgegenwart der Vorurteile führte. Rabelais war ein erstaunlicher Mann in einer erstaunlichen Zeit. Und sein Roman ist bis auf den heutigen Tag ein erstaunliches Buch mit seiner bizarren Erfindungsgabe, unerschöpflichen Sprachkraft und der kühnen Originalität, mit der er viele literarische Errungenschaften späterer Epochen, etwa das Spiel mit der Fiktion und das Erzählen über das Erzählen, anregte und vorwegnahm. In unserer Lesung stehen wir am Anfang des 11. Kapitels des ersten Buches, das von dem unglaublichen Leben des großen Gargantua handelt, Vater des Pantagruel. Unglaublich sind bereits die Umstände, unter denen Gargantua zur Welt kommt, nämlich durch das linke Ohr seiner Mutter Gargamella. Das gibt Rabelais Anlass zu der Bemerkung, der Leser möge das Unwahrscheinliche ruhig glauben, denn die Leute von der Sorbonne behaupten, der Glaube sei der Beweis für das Unwahrscheinliche. Und weiter: Ich erkläre euch ins Gesicht, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wenn er nur wollte, brächten die Frauen künftig ihre Kinder immer durch die Ohren zur Welt. So steht es im 7. Kapitel oder Caput nach des Autors eigener Bezeichnung. Die folgenden handeln von des Gargantua-Namen und seiner blau-weißen Kleidung, zu der man tausende Ellen an Leinwand, Samt und Fellen vernähte, und von seiner Nahrung im Säuglingsalter, Milch von mehreren tausend Kühen, denen schon bald die Flaschen und Kannen mit Wein folgen. Hören Sie bitte wieder Helmut Kraus. Caput 11. Von des Gargantua Jugend. Vom 3. bis 5. Lebensjahr wurde das Gargantulein auf väterlichen Befehl nach allen Regeln der Kunst genährt und erzogen. Diese Zeit verbrachte er wie die übrigen Kinder seines Landes, das ist mit Essen, Trinken, Schlafen, mit Trinken, Schlafen, Essen, mit Schlafen, Essen und Trinken. Alle Augenblicke wälzte er sich in den Pfützen, verschmierte sich die Nase, zerkratzte sich das Gesicht, trat seine Sohlen krumm, hielt Maulaffen feil und rannte hinter den Schmetterlingen seines Vaters Untertanen her. Er pisste sich auf die Schuhe, schiss ins Hemd, putzte die Nase in die Ärmel, rotzte in den Teller, war Hans Dampf in allen Gassen, trank aus seinem Pantoffel und kratzte sich für gewöhnlich den Bauch mit einem Weidenkorb. Seine Zähne wetzte er an den Stiefeln, die Hände wusch er in der Suppe, die Haare kämmte er mit einem Trinkglas, setzte sich zwischen zwei Stühlen erschlings auf den Boden, deckte sich mit einem verseichten Sack zu, schlapperte die Suppe aus, aß die Äpfel vom Kuchen, biss unter Lachen und lachte beim Beißen. Er spuckte ins Waschwasser, furzte vor Fett, pisste gegen die Sonne, steckte sich ins Wasser, wenn es regnete, schmiedete das Eisen, wenn es kalt war, fing Grillen, tat zipfelsinnig, betete das Affenpaternoster, sang immer die alte Leier, sagte nie B, wenn er A gesagt hatte, schlug auf den Sack und meinte den Esel, zäumte die Gäule beim Schwanz auf, kratzte, wo es ihn nicht juckte, zog die Würmer aus der Nase, machte den Käfig zu, wenn der Vogel draus war, brachte kein Schäflein ins Trockene, beschlug die Heupferdchen, erfand das Pulver nicht, kitzelte sich, wenn's ihn zu lachen gelüstete, guckte in jeden Topf, wirbelte überall Staub auf, ließ des Morgens die Vesperglocke läuten und fand das sehr in der Ordnung, aß Kohl und schiss Brei, fischte Fliegen in der Milch, riss den Mücken die Beine aus, schlug jedem ein Schnippchen, log wie ein Buch, fischte im Trüben, soff wie ein Loch, machte die Rechnung ohne den Wirt, schoss mit Mühlsteinen nach den Käfern an der Wand, sah den Himmel voller Bassgeigen, hielt den Teufel für einen Ziegenbock, schlug gern zwei Fliegen auf einen Schlag, warf mit der Wurst nach der Speckseite, ließ 5 Grad sein, balbierte jeden Töffel über seinen Löffel, hatte Eile mit Weile, jedem geschenkten Gaul guckte er ins Maul, sorgte für die ungelegten Eier, mengte Kraut und Rüben durcheinander, schüttete Perlen vor die Säue. Aus einer Fliege machte er einen Elefanten, schmückte sich mit fremden Federn und schöpfte Wasser in ein Sieb. Wenn die Wolken sich senkten, hoffte er, dass ihm die gebratenen Tauben ins Maul flögen. Aus der Not machte er eine Tugend, streckte sich nach der Decke, kümmerte sich ebenso wenig um die Haarigen wie um die Gescherten. Jeden Morgen kotzte er wie ein Fuchs. Die jungen Hunde seines Vaters fraßen aus seiner Schüssel und er aus ihrem Tröglein. Er biss sie in die Ohren und sie verkratzten ihm die Nase. Sie leckten ihm die Backen und er blies ihnen aufs Hinterloch. »Und wisst ihr noch etwas, ihr Lumpenkerle? Hol euch der Henker. Dieser kleine Lebemann befühlte schon seine Wärterinnen, bald oben, bald unten, bald hint und bald vorne. Jawohl, und Hühot Langohr erstellte schon allerlei Übungen mit dem Inwohner seines Hosenlatzes an, den besagte Ammen alle Tage mit schönen Sträußen, feinen Bändern, bunten Blümlein und zierlichen Seidenquasten schmückten. Sie vertrieben sich die Zeit damit, ihn wie eine Pflasterstange in den Händen hin und her zu rollen und wollten platzen vor Lachen, wenn er die Ohren spitzte, als ob das Spiel ihm über die Maßen gut behage. Die eine nannte ihn ihren kleinen Fasshahnen, die andere ihren lieben Tannenzapfen, die dritte ihren artigen Korallenzweig, wieder eine andere ihren Himmelsschlüssel, ihren Freudenpfriem, ihren Minnestift, ihren Liebesbolzen, ihren Kitzelstöpsel, ihr Glockenschwängelein, ihre Brautkerze, ihren Dudelsack, ihren Hampelmann, ihren schnuckigen Schnippeldillerich. »Mir gehört er«, sprach die eine. »Mein ist er«, rief die andere. »Und ich«, fuhr die dritte dazwischen, »ich soll wohl nichts haben? Meiner treu, lieber schneide ich ihn ab.« »Was, abschneiden?« ereiferte sich eine vierte. »Du könntest was Schönes anstellen. Seit wann schneidet man den Kindern so etwas ab? Dann wäre er ja ein Musje ohne Schwanz.« Und um dem Kind nach Landessitte eine Kurzweil zu schaffen, nagelten sie ihm als Spielzeug auf einen Stock die Flügel einer Windmühle von Mirbalais. Kaput 12. Von Gargantuas künstlichen Pferden. Damit er seiner Lebtage ein guter Reitersmann sei, ließ man ihm ein schönes, großes Holzpferd schnitzen, das er stampfen, springen, voltigieren, ausschlagen und tänzeln ließ, alles zugleich. Er ritt es im Schritt, im Trab, im Mittelpass, im Trott, im Stapf, im Galopp, im Zeltergang, auf Schottisch, im Tritt, wie einen Wildesel und wie ein Kamel. Alle Augenblicke war es von anderer Farbe, wie das priesterliche Messgewand je nach den Festtagen. Bald stellte es einen Braunen vor, bald einen Fuchs oder Apfelschimmel, dann galt es wieder für mausgrau, falb, brandrot, scheckig, gesprenkelt, gefleckt, gestreift, blass oder weiß. Aus einem Balken machte er sich ein Jagdpferd, danach aus einem Kelterbaum eins für alle Tage und aus einer dicken Eiche einen Maulesel mit Schabracke für den Hausgebrauch. Außerdem noch 10 oder 12 zum Vorspann und 7 für die Post. Und alle schliefen sie in seinem Zimmer. Eines Tages besuchte der Herr von Brot im Sack seinen Vater mit großem Gefolge und Anhang, da zur selben Zeit auch der Herzog von Schmausingen und der Graf von Feuchtewind eingetroffen waren. Meiner treu, da ging es eng und knapp her mit der Wohngelegenheit und vor allem mit der Stallung, also dass der Haushofmeister und der Quartiermacher des besagten Herrn von Brot im Sack sich an Gargantua, das junge Bürschlein, wandten und ihn insgeheim nach den Pferdeställen ausfragten, vermeinend, das Kind würde es ihnen offenbaren. Da geleitete er sie über die große Schlosstreppe, durch den zweiten Saal und eine weite Galerie in den dicken Turm. Als er aber noch andere Stiegen mit ihnen hinauf wollte, sagte der Quartiermacher zum Hofmeister: »Das Kind hält uns zum Narren, denn die Ställe sind meiner Lebtage nicht im Obergeschoss.« »Da seid ihr auf dem Holzweg«, entgegnete der Hausmeister, »denn ich kenne Orte wie zum Beispiel Lyon, La Bamette, Chenon und andere, wo die Stallungen zu höchst im Hause sind. Auch kann es sein, dass sich nach hinten ein Ausgang zum Steigtritt öffnet. Aber zu doppelter Sicherheit will ich mich nochmals erkundigen.« Fragt also das Gargantulein: »Mein Männlein, wohin führt ihr uns?« »Ei, zum Stall«, sagte er, »wo meine großen Pferde sind. Gleich sind wir da, bloß noch diese Stiege hinauf.« So ging er ihnen wieder durch einen großen Saal voran bis zu seinem Zimmer, öffnete die Tür und sprach: »Hier sind die gewünschten Ställe. Da ist mein Araber, dort mein Wallach, hier mein Vollblut und mein Zelter.« Und indem er ihnen einen dicken Hebebaum auflegte, verkündete er: »Diesen friesischen Hengst schenke ich euch. Ich habe ihn aus Frankfurt kommen lassen, aber er soll euch gehören. Es ist ein gutes Ross und vortrefflich zugeritten. Mit einem Falken, einem halben Dutzend Hühnerhunden und 2 Windspielen seid ihr kommenden Winter unbeschränkte Herren aller Rebhühner und Hasen.« »Potzhagelwetter«, brummten sie, »das ist eine schöne Bescherung. Da sind wir ja bös an der Nase geführt worden.« Es wäre schwer zu entscheiden, was größer war: ihr Ärger, weil sie sich hatten hänseln lassen, oder das Gelächter über den Spaß, der ihnen zugestoßen war. Als sie mit solch zwiespältigen Gefühlen die Treppe hinabstiegen, fragte er: »Wollt ihr ein paar Halsbänder?« »Wozu?«, forschten sie. »Um euch einen Maulkorb draus zu knüpfen.« »Für heute«, sagte der Haushofmeister, »brennen wir nicht, wenn wir dem Feuer zu nahe kommen. Wir sind wie begossene Pudel. Ja, mein kleiner Herr, du hast uns wacker genasführet. Du wirst sicher einmal Papst werden.« »Ich glaub's auch«, nickte er. »Aber dann werdet ihr ein Dompfaff oder Gimpel und dieser Papagei ein Pappelgei.« schon recht«, sagte der Quartiermacher. »Aber ratet, wie viel abgebrochene Nadelspitzen in meiner Mutter Hemd stecken«, fragte das Büblein. 11, meinte der Quartiermacher. »Falsch geraten, 16 sind es. Sie muss vorne und hinten 8 haben, denn sie hat das stichlige Gefühl von beiden Seiten. Ihr habt schlecht gezählt.« »Wann denn?«, fragte der Gefoppte. »Damals, als man aus eurer Nase einen Quetschhahn machte, um einen Eimer Scheißdreck abzuzapfen, und aus eurer Gurgel einen Trichter, um ihn in ein anderes Stinkfass zu gießen, denn der Boden vom ersten war ausgefault.« »Sapperlott«, sprach der Haushofmeister, Der Kleine ist nicht aufs Maul gefallen. Herr Schnippepperle, du hast ein sehr loses Mundwerk. Sei auf der Hut, dass es nicht mit dir durchgeht. Damit stiegen sie eilends die Treppe hinab und ließen unten den dicken Hebebaum fallen, mit dem er sie beladen hatte. Da schalt Gargantua: Ei zum Kuckuck, was seid ihr für schlechte Reitersleut? Ihr sorgt übel für euer Ross. Wenn ihr von hier nach Cahuisac müsstet, wolltet ihr lieber eine Gans reiten oder eine Sau am Zügel führen? Am liebsten möchte ich eins trinken, sagte der Quartiermacher. Und nachdem traten sie in den unteren Saal, wo die ganze Gesellschaft beisammensaß. Als sie dort erzählten, was ihnen passiert war, erhob sich ein dröhnend Lachen an allen Tischen. Kaput 13. Wie Grangousier die Geisteskraft Gargantuas bei Erfindung eines Arschwisches kennenlernte. Als Gargantua fast 5 Jahre zählte, kehrte Grangousier aus einem glorreichen Feldzug gegen die Kanarier zurück und hielt alsbald Ausschau nach seinem Sohn. Ihr könnt euch denken, wie sein Vaterherz durch den Anblick eines solchen Bürschleins ergötzt ward. Er umhalste ihn und küsste ihn und fragte ihn nach allerhand Dingen aus, wie man's mit derart Knirpsen macht. Trank sodann ein ziemliches mit ihm und den Wärterinnen, inquirierte selbige aufs Gründlichste und stellte sie auch darüber zur Rede, ob sie den jungen Herrn stets rein und proper hielten. Worauf ihn Gargantua beruhigte, er habe selber strengen Befehl gegeben, im ganzen Lande dürfe kein sauberer Büblein sein als er. »Ei, wie denn?« erkundigte sich Grangousier weiter. »Ich habe«, erklärte Gargantua, »durch lange und eingehende Untersuchungen ein Mittel erfunden, um mir den Hintern auf die königlichste, honorigste, köstlichste und wirkungsvollste Art zu putzen.« »Und was wäre das für eins?« fragte Grangousier weiter. »Ihr sollt's alsbald erfahren«, versetzte Gargantua. »Einmal wischte ich mir den Hintern mit dem Sammetschleier einer jungen Dame und fand das sehr gut, denn der weiche Stoff schuf mir am allerwertesten ein höchst wohltuendes Gefühl. Ein andermal mit einer Haube derselbigen, und siehe da, auch das war gut. Wieder ein andermal mit einem Halstuch, demnächst mit sehr subtilen Satin-Ohrenklappen. Aber da waren so ein paar unnütze Goldkugeln aufgenäht, die zerschunden mir den ganzen Hintern. Kriege der Goldschmied die heiße Scheiß, der sie anfertigte, und das Weibsstück, dem sie gehörten. Doch das ging vorüber, und nun versucht ich's mit einer nach Schweizer Art befederten Pagenmütze. Des Weiteren pflanzt ich einen Nachtwächter hinter einer Hecke, fand da einen Maulwurf und putzte mich damit. Aber seine Klauen setzten meinem Unterbau übel zu. Andern Tags heilt ich mich davon mit meiner Mutter Handschuhen, die wunderlieblich unterleiblich geräuchert waren. Danach wischt ich mich mit Salbei, Fenchel, Dill, Majoran, mit Rosen, Kohl und Runkelrübenblättern, mit Weinlaub, Malven, Königskerzen, wovon der Arsch scharlachen wird, mit Lattich und Spinat. All das tat meinem Oberschenkel sehr wohl. Dann mit Bingelkraut, Flöhkraut, Brennnesseln, Schwarzwurz, aber davon holte ich mir den lombardischen Blutkackerich, von dem ich mich nur kurieren konnte, indem ich das nächste Mal meinen Hosenlatz nahm. Alsdann rieb ich mich mit Leintüchern, Bettdecken, Vorhängen, Kopfkissen, Teppichen, mit einem Futtertuch, einem Umschlag, einer Serviette, einem Nastuch, einem Morgenrock, und verspürte dabei größere Wollust als ein Krätziger, wenn man ihn striegelt. »Potz Element«, fiel ihm Grangousier in die Rede. »So sag doch an, welcher Arschwisch ist nach deiner Erfahrung der rekommandabelste?« »Gerade bin ich dabei«, fuhr Gargantua fort, »und alsogleich werdet ihr das Tu Autem vernehmen. Ich stellte noch Versuche an, mit Heu, mit Stroh, mit Goldschlägerhaut, mit Haaren, mit Wolle und mit Papier. Aber stets Dreck am Klunker hängen bleibt, wenn man sich mit Papieren reibt.« »Der Daus, mein kleines Hodenmännlein«, sagte Grangousier, Ich glaube gar, du hast zu tief in die Kanne geguckt, dass du Verse machst. Ei, freilich, Herr König. Ich dichte, was das Zeug hält, und manchmal so arg, dass ich mich ganz verdichte, vergichte und vernichte. Zum Exempel. Hört, was unser Abtritt zu seinen Besuchern sagt. Hosentrompeter, Stinkraketer, Hinterlochflöter, kackender Steiß. Da hockt er und bläht er, der wanstige Peter. Da druckt er und dreht er und füllt mich mit Scheiß. Kuttellatrine, Dreckmaschine, verschmierte Katrine, so hol dich die Pest. Reibst du nicht zur Sühne die hintere Miene mit einer Verschiene, ehe du mich verlässt? Wollt ihr noch weitere Proben? Ei, freilich, nickte Grand Rosier. So vernehmet den Rundreim. Als ich jüngst beim Scheißen saß, fehlten deine Röcke. Schiss das ganze Hemd mir nass, stank wie tausend Böcke. Warum, Dortchen, halfst du nicht, wie's doch Schuldigkeit und Pflicht, mir, dem armen Scheißer? Dankbar hätt ich dir gesteckt in die Glock den Schwengel, hättest du mich trucken gelegt und geputzt, du Engel. Warum, Dortchen, halfst du nicht, wie's doch Schuldigkeit und Pflicht, mir, dem armen Scheißer? Und nun sag einer, ich verstehe mich nicht auf die Poeterei. Doch bei der Jungfrau, das Letzte habe ich nicht selber gemacht. Hab's nur von der Dame hier singen hören und zutiefst in meines Gedächtnisses Säckel aufbewahrt. Kehren wir zu unserem Thema zurück, mahnte Grand Gosier. Zu welchem? Fragte Gargantua. Zum Scheißen? Nein, erwiderte der Alte, zum Arschwischen. Wohl, wohl, wendete Gargantua ein, wenn ihr versprecht, ein Fass bretonischen Weins zu spendieren, so ich euch in die Geheimnisse der Kunst einweihe. Von Herzen gern, stimmte Grand Gosier zu. Da fuhr Gargantua fort. Es tut nicht Not, den Hintern zu säubern, er sei denn schmutzig. Schmutzig aber kann er nicht sein, man hätte denn zuvor gekackt. Ergo muss man erst kacken, ehe dass man ihn wischet. Oh, lobte Grand Gosier, wie verstehst du dich trefflich auf die Logik, mein Herzensjunge. Dieser Tage noch werd ich dich an der Sorbonne zum Doktor promovieren lassen, denn wahrlich, du hast mehr Verstand als Jahre. Aber fahr bitte fort in deinem kakosophischen Exkurse. Und bei meinem Bad, statt eines Fasses sollst du 60 Tonnen haben, und das nicht vom Bretonia, sondern von der feinsten Verona-Marke. Ich wischte mich im Verfolg meiner Experimente, erörterte Gargantua weiter, mit einem Kopftuch, einer Schlummerrolle, einem Pantoffel, einer Reisetasche, einem Korb, ein ungemütlicher Apparat, Potzblitz, und mit einem Hut. Da ist denn zu beachten, dass es unter den Hüten glatte gibt und haarige und zottige und samtene und seidene. Der geeignetste ist der haarige, denn dieser nimmt die Kotsubstanz aufs Lieblichste von hinnen. Fernerhin tat ich's mit einem Huhn, einem Hahn, einem Hinkel, mit Kalbshaut, mit einem Hasenbalg, mit einer Taube, einem Kormoran, einem Advokatenranzen, einer Kapuze, einer Nachthaube, einem Federspiel. Um aber endlich zum Schluss zu kommen, so sage und behaupte ich, kein vollkommenerer und gerechterer Arschwisch ist auf Erden zu finden als ein zart flaumig Gänslein, dem man den Kopf zwischen die Beine klemmt. Auf Ehr und Seligkeit. Ihr verspüret dabei am Hinterloch ein unbeschreiblich wonniges Gefühl, eines Teils zufolge der Weichheit der Flaumfedern, zum zweiten aber von wegen der wohltemperierten Wärme des Gänsleins, als welche sich leichtlich in den Mastdarm und die sonstigen Eingeweide verfüget und voll Behagen zu Herz und Hirn emporsteigt. Wähnet nur beileibe nicht, die Glückseligkeit der Heroen und Halbgötter stehe und falle mit ihrem Asphodel, Nektar und Ambrosia. Sie gründet sich vielmehr, dünkt mir, einzig und allein darauf, dass sie ihre Hinterteile mit jungen Gänslein fummeln. Und dieser Ansicht pflichtet auch Meister Johann von Schottland bei. Kaput 14. wie Gargantua von einem Theologen im Latein unterrichtet ward. Als der biedere Grangousier diese Rede hörte, war er starr vor Verwunderung über den Verstand und das unvergleichliche Genie seines Sohnes Gargantua. Und er wandte sich zu den Wärterinnen: Philippus, der Mazedonierkönig, entdeckte seines Sohnes Alexander hohe Begabung an der Art, wie er ein Pferd bändigte. Besagtes Tier war so störrisch, dass es niemanden auf seinem Rücken duldete. Dem einen brach es das Genick, dem anderen die Beine, diesem den Schädel, jenem die Kinnbacken. Dies sah Alexander im Hippodrom, wo man die Gäule zuritt, und es entging ihm auch nicht, dass die Unbändigkeit des Rosses der Furcht vor seinem eigenen Schatten entsprang. Wie er es nun selber bestieg, ließ er es der Sonne entgegenlaufen, so dass der Schatten nach hinten fiel. Und auf solcherlei Art machte er das Tier lammfromm. Hieraus entnahm der Vater sein göttliches Genie und ließ ihn aufs Trefflichste von Aristoteles unterrichten, der damals den größten Ruhm unter Griechenlands Philosophen genoss. Aber ich sage euch, diese einzige Unterredung mit meinem Sohn Gargantua überzeugt mich, dass auch in ihm etwas Gewaltiges und Übermenschliches stecke, so scharfsinnig, klug, tief und weise finde ich ihn. Falls er nur eine gute Erziehung genießt, wird er ein Fürst im Reiche der Gelahrtheit werden. Also will ich ihn einem tüchtigen Meister zu sachdienlicher Ausbildung übergeben, damit nichts vernachlässigt werde. Demgemäß verschrieb man ihm einen bedeutenden Doktor Theologiae mit Namen Tubal Holofernes, der ihm das ABC auf so vollkommene Art beibrachte, dass er es auswendig von vorn und hinten aufsagen konnte. Das kostete ihn 5 Jahre und 3 Monate. Dann las er den Donatus mit ihm, den Liber Faceti, den Theodolet, den Alanus in Parabolis, und dabei waren sie 13 Jahre, 6 Monate und 2 Wochen. Aber nota bene, unterdes lehrte er ihn auch gotisch schreiben, und er schrieb alle seine Bücher selbst, denn die Buchdruckerkunst war noch nicht aufgekommen. Für gewöhnlich trug er ein großes Schreibzeug bei sich, das mehr als 7000 Zentner wog und dessen Federnbüchse so stark und dick war wie die großen Pfeiler von Aeneae. Das Tintenhorn hing an festen Eisenketten und fasste 1 Tonne Flüssigkeit. Dann las er mit ihm De Modis Significandi mit dem Kommentar des Springluft, Heudampfio, Vielschwätzer, Grindfellius, Hans Kalb, Bellonio, Brellingandus und verschiedener anderer Professoren. Das dauerte mehr als 18 Jahre und 11 Monate. Er ward aber so beschlagen darin, dass es bloß eines Stichwörtleins bedurfte, so sagte er alles auswendig vor und rückwärts her. Seiner Mutter bewies er an den 5 Fingern De modis significandi non erat scientia. Folgens gingen sie den Kalender durch, wobei er gute 16 Jahre und 2 Monate blieb, bis besagter Lehrer starb. Im Jahre des Heils 1420 geschah's, dass er wegen der Lustseuche bis ins Gras. Darauf bekam er einen anderen alten Huster, den Meister Gackele Bendel, der ihm den Hugutio einpaukte, den Gräzismus des Ebrar, das Doktrinale, die Partes, das Quid est, das Supplementum, den Marmotre, über die Art und Weise, sich am Tisch zu benehmen, den Seneca, über die 4 Haupt- und Grundtugenden, den Sausewind mit Kommentar, das Dormi Secure für die Festtage und noch verschiedenerlei anderes Zeug vom gleichen Korn. Von dieser Lektüre ward er so überschrecklich gelehrt, wie noch nie jemand vom Himmel gefallen ist. NDR Kultur